Hier sitzt der verdammte Sohn von einem Holländer in meinem eigenen Haus und trinkt von meinem eigenen Rum. Hier kommst du zu mir rein und sagst mir es gerade auf den Kopf zu. Und hier lasse ich ihn vor meinen eigenen Augen uns allen durch die Lappen gehen. Na, Hawkins, tu mir den Gefallen und stelle dem Captain die Geschichte ins richtige Licht, ja? Du bist ja mal ein Junge, das ist richtig, aber du bist helle wie ein Dreierlicht. Das hab ich gleich gesehen, als du in die Tür kamst. Na, die Sache ist doch so. Was konnte ich denn tun mit diesem alten Stück Holz, worauf ich rumhumple? Ja, als ich noch ein kriegstüchtiger Sergeant bei den Seesoldaten war, da hätte ich ihn bald beim Wickel gehabt und da hätte er meine Fäuste kennengelernt, aber jetzt... Plötzlich schwieg er und sein Unterkiefer fiel herunter, wie wenn ihm auf einmal etwas eingefallen wäre. »Die Zeche«, rief er, »drei Lagen rum. Ach, Herr Jemine, Gott verdamm ich, hab ich richtig die Zeche vergessen?« Und er fiel auf eine Bank und lachte, dass ihm die Tränen über die Backen liefen. Unwillkürlich musste ich mitlachen, und so lachten wir beide immer von Frischem, dass die ganze Schenkstube dröhnte. »Herrgott nochmal, was für ein großartiges Seekalb ich bin«, sagte er und wischte sich die Backen ab. »Du und ich, wir zwei beiden müssen uns gut vertragen, Hawkins, denn, meiner Seel, ich hab mich benommen wie ein Schiffsjunge.« »Aber hör mal, wir wollen uns fertig machen. Ich gehe mit dir.« »So geht das nicht. Pflicht ist Pflicht, Kameraden. Ich will meinen alten Dreispitz aufsetzen und mit dir zu Captain Trelawney gehen und diese Geschichte von dem schwarzen Hund melden. Denn sieh mal, jung Hawkins, die Geschichte ist ernst und wir beiden haben da nicht gerade gut abgeschnitten, wie ich wohl sagen darf. Der Meinung bist du auch, sagst du?« »Nein, helle waren wir nicht. Helle waren wir alle beide nicht.« »Aber hol der Teufel meine Knöpfe, der Streich mit meiner Zeche, der war nicht schlecht.« Und er begann wieder zu lachen, und zwar so von ganzem Herzen, dass ich wieder in seine Heiterkeit einstimmen musste, damit er nur nicht glauben möchte, ich hätte den Witz nicht ebenso gut verstanden wie er. Auf unserem kleinen Spaziergang die Kajen entlang zeigte er sich als ein sehr unterhaltsamer Gesellschafter. Er erzählte mir allerlei über die verschiedenen Schiffe, an denen wir vorüberkamen, über ihre Takelungen, ihre Nationalität, ihren Tonnengehalt, wie das eine Schiff abgeladen werde, jenes andere Ladung einnehme, ein drittes sich seefertig mache, und dabei erzählte er ab und zu eine kleine Geschichte von Schiffen oder Schiffern oder wiederholte einen Seemannsausdruck so lange, bis ich ihn vollkommen richtig sagen konnte. Ich begann zu sehen, dass dieser Mann einer von den besten Schiffsmaten war, die einer finden konnte. Als wir in den Gasthof kamen, saßen der Squire und Dr. Livesey beisammen und tranken einen Topf Bitterbier mit einer gerösteten Brotscheibe darin, um sich etwas zu stärken, bevor sie an Bord des Schoners gingen, den sie besichtigen wollten. Long John erzählte die Geschichte vom schwarzen Hund von Anfang bis Ende, sehr lebhaft und vollkommen der Wahrheit gemäß. »Ja, so war's, nicht wahr? So war's, Hawkins«, sagte er alle Augenblicke, und ich konnte ihm jedes Mal bestätigen, dass es wirklich so gewesen war. Die beiden Herren bedauerten, dass der schwarze Hund entwischt war, aber wir waren alle derselben Meinung, nämlich, dass dabei dann eben nichts mehr zu machen sei, und nachdem die Herren ihm ihre Zufriedenheit ausgesprochen hatten, nahm Long John wieder seine Krücke unter die Achsel und empfahl sich. »Und heute Nachmittag um 4 alle Mann an Bord«, rief der Squire ihm nach. »Jawohl, Herr«, rief der Koch vom Gang zurück. »Na, Squire«, sagte Dr. Livesey, »ich habe im Allgemeinen nicht viel Vertrauen zu Ihren Entdeckungen, aber das will ich Ihnen sagen, dieser Long John Silver gefällt mir.« »Ja, der Mann ist einfach großartig«, erklärte der Squire eifrig. »Und nun«, fuhr der Doktor fort, »darf Jim wohl mit uns an Bord kommen, nicht wahr?« »Ja, natürlich darf er das«, sagte der Squire. »Nimm deinen Hut, wir wollen uns das Schiff besehen.«